Mit Kosen und Leben genießen der köstlichen Nacht. Wo sind doch die Stunden geblieben? Es ist ja der Hahn schon erwacht. Die Sonne, die bringt viel Leiden, es weinet die scheidende Nacht. Ich also muss weinen und scheiden, es ist ja die Welt schon erwacht, schon erwacht. Ich wollt, es gäb keine Sonne, als eben dein Auge so klar. Wir weilten in Tag und in Runde und schliefe die Welt immer da. Schmerzlicher Sonnenschein. Bessere Lust in dieser Zeit, als durch den Wald zu dringen, wo Drossel singt und Habe schreit, wo Hirsch und Rehe springen. Wo Hirsch und Rehe springen. Wo säß mein Lieb im Wipfelgrün, tät wie ne Drossel schlagen. O spräng es wie ein Reh dahin, dass ich es könnte jagen, jagen, jagen. Es war ein alter König, sein Herz war schwer, sein Haupt war grau, der arme alte König. Thank you.